Das Ö1 Hörspiel. Es geht ja nicht um Aufführbarkeit, also ich schreibe nicht fürs Theater. Im Grunde ist es mal Kopftheater. Man kann die Sachen aufführen, wenn man will, aber das steht nicht im Vordergrund. Und dadurch kann man also wirklich in den diversesten literarischen Formen arbeiten. Also ein Dialogstück ganz einfach oder also völlig surreal. Also in die Richtung zum Beispiel der Wolfgang Bauerschen Mikrodramen gehen. Ich habe auch einiges in Versform, in Reimen geschrieben. Also das ist das Spaßige daran, dass sehr viel möglich ist. Das sagt Antonio Fian über seine Dramulette. Dramulett, das ist jene literarische Form, der sich auch Thomas Bernhard, H.C. Erdmann, Wolfgang Bauer oder Samuel Beckett widmeten und die im Grunde genommen nichts anderes ist als ein sehr kurzes Drama auf 1 bis 2 Seiten. Wir präsentieren Ihnen heute Dramulette von Antonio Fian mit Cornelius Obonia in allen Rollen. Es begrüßt Sie herzlich Hanna Balber. Antonio Fian, 1956 in Klagenfurt geboren, lebt seit mehr als 4 Jahrzehnten in Wien. Er schreibt Romane, Erzählungen, Essays und Gedichte. In seinen satirischen Minidramen kommentiert er das österreichische Kultur- und Geistesleben und nimmt auch des Öfteren Bezug auf aktuelle Ereignisse. Die Dramulette sind ursprünglich zum Lesen gedacht. Antonio Fian schreibt sie seit bald 20 Jahren, regelmäßig für die Tageszeitung Der Standard. Es gibt auch mehrere Sammelbände mit Fians Dramuletten im Verlag Droschel. Mittlerweile ist der 7. Band erschienen, im Februar mit dem Titel Wurstfragen. Fians Dramulette befinden sich im Spannungsverhältnis zwischen Literatur und Wirklichkeit. Für ihn sind sie eine satirische Form der Geschichtsschreibung, also ein literarisches Abbild von vielen kleinen Momenten der österreichischen Gegenwart. Angesetzt sind die Dramulette an unterschiedlichsten Orten in Österreich, zum Beispiel in Cafés, Gasthäusern, Gemeindebauten oder Supermärkten. Sehr oft sind es Dialoge. Und zum Teil beschäftigt sich Antonio Fian, literarisch überhöht, mit dem, was er in den Medien über Politik und Kultur hört oder sieht oder liest. Bei manchen Dramuletten verweist er in den Fußnoten auf konkrete Zeitungsartikel. Genauso vielfältig wie die Schauplätze sind auch Antonio Fians Figuren. Es kommen bekannte Persönlichkeiten vor, wie André Heller, Michael Köhlmeier oder Hermann Nitsch, aber vor allem sind es ganz gewöhnliche, vielleicht ein bisschen schräge Menschen, die der Autor da beschreibt. Auch regionale Dialekte sind ihm wichtig. Die heutige Hörspielfassung von Fians Dramuletten prägt Cornelius Obonia, der allein alle Rollen spielt. Das heißt, er verkörpert fast 40 verschiedene Figuren und spricht auch die Regieanweisungen. Die Kunst besteht darin, glaube ich, und das macht Antonio Fian garantiert nicht. Und das ist das Wunderschöne an diesen Dingen. Er führt niemals vor. Es wird nie ein Mensch irgendwie in seiner Schlechtigkeit oder in seinem Trauma oder in seiner Verquastheit, in seinen kleinen Ängsten vorgeführt, sondern es ist quasi eine kurze seelische Schnappatmung, die der Antonio Fian zu Papier bringt, für mich, und das ist dann sichtbar. Und in der Vorbereitung ist es dann natürlich so, dass man sagt, ah ja, natürlich, den habe ich da gesehen an der Tankstelle, bist du deppert, ja, der war so dermaßen angesoffen. Und man versucht, sich der Stimme zu erinnern. Und dann ist es so, dass ich versuche, die Erinnerung in die eigene Stimme hinein zu trainieren. Hören Sie nun Cornelius Obonia als ältere Hausfrau, als blasierter Ökonomieprofessor, als 17-jähriges Mädchen, als betrunkener Hausmeister und in vielen weiteren Rollen. Regie bei diesem Hörspiel führte Harald Krever. Gastgarten in der Wiener Innenstadt an einem strahlend schönen Herbsttag. 2 Männer um die 30 beim Bier.

Sie betrachten, einander umarmend, den Sonnenuntergang. Ein zweites älteres Ehepaar tritt auf. Sie tragen Ausseertracht und betrachten ebenfalls, einander umarmend, den Sonnenuntergang. Mei zu, Scheitschi. Jo, Schi, Scheitschi. Sie küssen einander und gehen dann Arm in Arm ab. Sogar hier alles voll mit Asiaten. Widerlich. Die größte Frechheit finde ich, dass sie schon ausschauen wie unsere. Tongestaltung Martin Leitner und Manuel Radinger. Hospitanz Hanna Balber. Regieassistenz Julia Herzog. Regie Harald Grever. Produktion Österreichischer Rundfunk 2022. Noch ein Hinweis. Ausgewählte Dramolette von Antonio Fian sind in einer Reihe von Einzelbänden im Verlag Droschel erschienen. Der neue 7. Band mit dem Titel Wurstfragen beinhaltet Dramolette aus den Jahren 2014 bis 2021. Ganz aktuelle Dramolette finden Sie auch online unter www.derstandard.at. In dieser Hörspielfassung der Dramolette hörten Sie unter anderem Musik des österreichischen Musikers und Komponisten Max Nagel. Dieser hat für den Regisseur des heutigen Hörspiels, Harald Grever, schon öfter Hörspielmusik produziert. Letztes Jahr hat Max Nagel 2 CDs veröffentlicht, mit Märschen, bei denen er auch alle Instrumente selbst spielt. Aus dem Album 12 Märsche hören Sie nun den Schnitzelmarsch und den Schrimpsmarsch. We'll be right back. Sie hörten Schnitzelmarsch und Schrimpsmarsch, komponiert und gespielt von Max Nagel. Das Max-Nagel-Quintett hören Sie morgen Abend in der Radiosession des Ö1 Kunstsonntags ab 19.30 Uhr. Noch weitere Programmhinweise. Heute um 22.40 Uhr hören Sie Gedichte der Südtiroler Autorin Annemarie Pirchner, gelesen von Pippa Galli. Über Erde heißt dieser Gedichtzyklus, in dem sich Annemarie Pirchner mit Vorgängen der Natur und mit zwischenmenschlichen Beziehungen beschäftigt. In den Nachtbildern heute um 22.40 Uhr auf Ö1. Morgen früh liest Josef Lorenz Texte von Hermann Hesse zum 60. Todestag des Literaturnobelpreisträgers. Es gibt keine Norm für das Leben. Betrachtungen von Hermann Hesse morgen in Du holde Kunst um 8.15 Uhr. Und schließlich noch ein Hinweis auf die Ö1 Sommerserie 55 Jahre Ö1, 55 Jahre Literatur aus Österreich. Morgen Nachmittag hören Sie das Hörspiel über die ganz armen Leid nach Gedichten von Christine Nöstlinger. Die Vorlage ist eine Trilogie aus den 1970er und 80er Jahren. In dieser schreibt Christine Nöstlinger im rauen Wiener Vorstadtdialekt und berichtet von den vielen Gesichtern der Armut. In der Hörspielversion zu hören sind Ursula Strauß, Christian Dolezal, Gerald Wotawa und Ingrid Burkhardt. Über die ganz armen Leid von Christine Nöstlinger. Morgen um 16 Uhr auf Ö1. Fünf